1. Danach sah ich einen weiteren Engel mit großer Macht vom Himmel herabsteigen, dessen Herrlichkeit die Erde erlüftet. 2. Mit lauter Stimme riefe, gefallen, gefallen ist das große Babylon. Es ist zu einer Behausung für Dämonen, einem Gefängnis für all unreinen Geister und einem Unterschlupf für all unreinen und verhassten Vogel geworden. 3. Denn all Nationen haben den Wein ihrer Zugelosen unzucht getrunken, die Könige der Erde haben mit ihr unzucht getrieben und die Chorflut der Erde sind durch die Macht ihres Maßlosen Luxus rein geworden. 4. Danach hört ich ein ander Stimme vom Himmel, die Sprach, Get hinaus aus mein Volk, damit erwederen ihren Sünden teilhabt noch ihr Plagen empfangt. 5. Denn ihr Sünden haben sich bis zum Himmel aufgetürmt, und Gott hat sich ihre Ungerechtigkeiten erinnert. 6. Vergeltet wie sie gehandelt hat, und verdoppelt es für ihr Taten, miskt in dem Becher, den sie gemischt hat, die doppelte Mensch. 7. In demselben Maß, wie sie sich selbst verherrlicht und in maßlosem Luxus gelebt hat, gebt ihr Qual und Lied, denn sie sagt in ihrem Herzen, ich sitze als Königin, bin kein Witwe und werd niemals Trauer erleben. 8. Die Schalb werden ihr Plagen an einem einzigen Tag über sie kommen, Tod, Trauer und Hunger, und sie werd im Feuer verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. 9. Die Könige der Erde, die mit ihr unzucht und maßlosen Luxus getrieben haben, werden über sie weinen und klagen, wenn sie den Rauch ihres Brand sehen. 10. Sie werden aus Furcht vor ihrer Qual in der Fern stehen und rufen, wie her, du Großstadt Babylon, du Stockstadt. Denn in einer einzigen Stund ist dein Gericht gekommen. 11. Auch die Chorflut der Erde werden über sie weinen und trauen, weil niemand mehr ihr Waren kauft. 12. Es handelt sich Waren aus Gold, Silber, Edelsteinen, Perlen, Feinem Leinen, Purpur, Seder, Scharlach, soem allerlei Gegenstand aus kostbarem Holz, Elfenbein, Bronze, Eisen und Marmor. 13. Des Weiteren Zimt, Amomum, Raucherwerk, Murray, Weyrauch, Wine, Ol. Feinmehl, Weizen, Rinder, Schaf, Förder, Wagen, Sklaven und sogar Menschen Seelen. 14. Die Frukte, die dein Seel begehrt, sind von dir gewichen und all dein Glanz und Prunk ist dir verloren gegangen und werd niemals wiedergefunden werden. 15. Die Handler dieser Waren, die durch sie rei geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual in der Fernstehen, weinend und trauend. 16. Sie rufen, wie her, du groß Stadt, die gekleidet warst in Feins Leinen, Purpur und Scharlach, geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Denn in einer einzigen Stund ist all diese Reichtum vernichtet worden. 17. Al Kapitän, Seeut, Kustenfahrer und all, die auf ihren Lebensunterhalt verdienen, standen in der Fern. 18. Sie schrien, als sie den Rauch ihres Brand sahen, wo ist ein Stadt, die dieser großen Stadt gleicht. 19. Sie warfen sich Staub auf die Kopfe und schrien unter Weinen und Klagen, wie her, du groß Stadt, durch deren Wohlstand als Schiffsehner auf See rei geworden sind. Denn in einer einzigen Stund ist sie verwüstet worden. 20. Freut euch über sie. Himmel, und Heiligen, Apostel und Propheten, den Gott hatten für euch gerecht gut. 21. Ein starker Engel hob einen Stein auf, der einem großen Mühlstein glich, und warf in ins Meer, in dem Sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit einem einzigen Schwung hinabgeworfen und niemals wiedergefunden werden. 22. In dir wird kein Klang von Zitherspielen, Musiken, Flotenspielen und Trompeten mehr vernommen werden, kein Handwerker Igendanes Gewerbs Word mehr in dir gefunden, und kein Geräusch eins Mühlsteins Word mehr in dir gehort werden. 23. Auch Word kein Licht eine Lampe mehr in dir scheinen, und kein Jubel von Brottigam und Brot Word mehr in dir vernommen werden, du, deren Chorflut die Machtigen der oder wären, weil durch den Zauber all Nationen verfert werden. 24. Den inner Word das Blut von Propheten und Heiligen gefunden, J. das Blut all der, die auf der oder hingeschlachtet worden sind.